Oft ging auch dem plötzlichen Verschwinden von Gangstern oder angehenden Mördern ein Besuch des Detectives voraus. Ignazio, der Wolf Lupo, das modebewusste kriminelle Superhirn mit der Fistelstimme, das gemeinsam mit Giuseppe Morello Dutzende ehrbare Händler in Little Italy terrorisiert und ausgenommen hatte, war im Oktober 1908 ein wohlhabender Gangsterboss, was er hinter der Fassade eines gewöhnlichen Kaufmannes verbarg. In Lupos prächtigem Kaufhaus in der Mott Street stapelten sich auf 7 Etagen Parmaschinken, Mozzarella und exotische Gewürze. Laut der New York Times war es das protzigste Kaufhaus dieses Teils der Stadt, über dessen Warensortiment das ganze Viertel staunte. In letzter Zeit allerdings pfuschte Petrosino dem smarten Gauner immer wieder ins Handwerk. Nicht nur verfolgte er ihn unnachgiebig wegen seiner Rolle als Informationsbeschaffer für die Black Hand, er ließ auch keine Gelegenheit aus, andere Italiener vor Geschäften mit ihm und seinem Freund Morello zu warnen. Ja, er griff ihren Leumund an, wo er nur konnte. Das machte Lupo so wütend, dass er dem Detective einen Anwalt ins Büro schickte, der mit einer Verleumdungsklage drohte, falls er es nicht unterließe, seinen Mandanten anzuschwärzen. Petrosino, der seinen Quellen traute, ließ nicht locker. Er wollte Lupo und seine Bande aus New York verjagen. Schließlich schlug der Boulevardier zurück. Er ließ Freunde und Komplizen wissen, wenn Petrosino seine Kampagne nicht einstelle, würde er, Lupo, ihn fertig machen. Die Drohung machte bald die Runde auf der Straße. Eines Nachmittags, der Wolf kümmerte sich wie üblich im Maßanzug, gerade im prachtvollen Erdgeschoss seines Kaufhauses ums Geschäft, trat Joseph Petrosino durch die Tür. Der Detective besah sich Parmaschinken und Asiago-Käse und rief Lupo dann herüber. Der Wolf kam näher. Petrosino flüsterte ihm etwas zu. Noch ehe Lupo etwas erwidern konnte, streckte Petrosino ihn mit seiner Rechten zu Boden. Vor den Augen von Kunden und Angestellten verabreichte der Detective dem Wolf auf dem Fußboden seines vornehmen Hauses eine saftige Tracht Prügel. Kein Monat später war Lupos Einspänner mit dem makellos weißen Pferd von der Mott Street verschwunden. Petrosino hatte den Wolf aus der Stadt gejagt. Ein Jahr darauf meldete der Kaufmann Bankrott an.